Am Dienstag kam ich gegen Mittag ins Haupthaus. Elgin wartete bereits an der Vordertür auf mich und bat mich herein. Zur Linken ging es in das Wohnzimmer, wo er sich meine Entlassungsbescheinigung angesehen und mir die Bücher von C.G. Jung gezeigt hatte. Er öffnete die doppelflügelige Tür zur Rechten, die in das ehemalige Speisezimmer führte. Hier wollte er seine Experimente durchführen. Der Raum war durch eine Sperrholzwand in zwei Hälften unterteilt. In der für die Testpersonen bestimmten Hälfte befand sich eine Couch, die ähnlich der eines Psychiaters über ein erhöhtes Kopfteil sowie eine abgesenkte Fußpartie verfügte. Auf der einen Seite stand ein Stativ mit einer auf die Couch gerichteten Polaroid-Kamera, auf der anderen ein kleiner Tisch mit einem Blue Horse-Schulblock darauf. Offenbar erwartete er von seinen Testpersonen, dass sie ihre Träume aufschrieben, solange die Erinnerung noch frisch war. An den Wänden waren Bose-Lautsprecher angebracht. Auf Höhe des Couch-Kopfteils war ein Spiegel in den Sperrholz-Raumteiler eingelassen, der für jeden, der schon einmal einen Krimi im Fernsehen gesehen hat, unschwer als Einwegspiegel zu erkennen war. In Elgins Raumhälfte standen ein Schreibtisch und ein Stativ mit einer weiteren, durch den Spiegel auf die Couch gerichteten Sofortbildkamera. Auf dem Tisch befand sich eine Konsole mit Mikrofon und mehreren Knöpfen. An der Wand hingen weitere Lautsprecher. Auf dem Teller einer Philips-Stereoanlage lag eine Schallplatte. Vor dem Einwegspiegel stand ein Stuhl. »Der ist für Sie«, sagte er und deutete darauf. »Das ist Ihr Posten. Dort werden Sie sitzen und alles beobachten. Haben Sie einen frischen Stenoblock bei sich?« »Ja.« »Sie werden alles aufschreiben, was ich sage. Wenn Mrs. Gibson etwas sagt, werden Sie das über die Lautsprecher hören und ebenfalls aufschreiben. Wenn Sie etwas nicht verstehen können, im Schlaf spricht man mitunter undeutlich, werden Sie das durch eine Doppellinie kennzeichnen.« »Mit einem Tonbandgerät«, setzte ich an, er machte eine wegwerfende Geste. »Ich sagte doch keine Ton- und Filmaufnahmen, nur Polaroids. Ich kann die Stereoanlage und die beiden Kameras von meinem Tisch aus steuern.« »Kein Ton, kein Film. Roger.« Auch medizinische Apparaturen oder ein Gerät zur Aufzeichnung der Gehirnwellen seiner Probanden sowie ihrer REM-Schlafphasen fehlten völlig. Das Ganze war verrückt, aber der Scheck gedeckt, also sollte es mir recht sein. In Elgins Miene war weder Aufregung noch Nervosität zu erkennen, allein diese zuversichtliche Gemütsruhe, er würde die Welt verändern, daran hatte er nicht den geringsten Zweifel. Althea Gibson kam eine Viertelstunde zu früh. Sie gehörte zu den beiden Testpersonen, die Elgin ein professionelles Porträt geschickt hatten. Der Fotograf hatte höchstwahrscheinlich einen Ringblitz benutzt, um sie etwas jünger aussehen zu lassen. Sie war etwas füllig. Ich nahm sie bei ihrem Wagen in Empfang und stellte mich als Assistent von Mr. Elgin vor. »Ein bisschen Angst habe ich ja schon«, sagte sie auf dem Weg zum Haus. »Hoffentlich läuft alles glatt. Mr. Davis, mir wird doch nichts passieren, oder?« »Aber nicht doch«, sagte ich. »Das Ganze ist ein Kinderspiel.« Das kann man sich nicht ausdenken. Da stand eine Frau am Ende einer Landstraße, die bei einem Anwesen mit privatem Seeuferabschnitt endete, und sprach mit einem Mann, den sie soeben erst kennengelernt hatte. Hatte sie Elgin überhaupt schon einmal persönlich getroffen oder nur mit ihm telefoniert? Sie glaubte nicht, dass ihr etwas passieren würde, obwohl man ihr ein leichtes Hypnotikum zu verabreichen gedachte, weil schlimme Dinge ja nur anderen Leuten zustießen, denen in den Fernsehnachrichten. Lag es an mangelnder Einbildungskraft oder beschränkter Wahrnehmung, dass ihr nie der Gedanke an Vergewaltigung und Mord gekommen war? Das wirft die Frage auf, was Einbildungskraft und Wahrnehmung überhaupt sind. Vielleicht dachte sie so anders als ich, weil ich auf der anderen Seite der Welt gesehen hatte, wie allen möglichen Leuten ständig irgendwelche schlimmen Dinge zugestoßen waren, manchmal auch Friseurinnen. »Aber $800 kann man ja unmöglich ablehnen, oder?« Sie senkte die Stimme. »Werde ich high sein?« »Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie sind unsere erste...« »Ja, was?« »Unsere erste Klientin.« »Sie oder Mr. Elgin werden die Situation doch nicht etwa ausnutzen, oder?« In dem scherzhaften Ton schwang die Hoffnung mit, es möge sich auch wirklich um einen Scherz handeln. »Wo denken Sie hin?« sagte Elgin, der gerade aus dem Flur kam, um sie an der Tür zu begrüßen. Er trug an einem Schulterriemen eine kleine flache Mappe, der Kartentasche eines Aufklärungsoffiziers nicht unähnlich. »Bei mir und Bill sind Sie so sicher wie in Abrahams Schoß.« Er streckte beide Hände aus, nahm die ihren und drückte sie kurz. »Es wird Ihnen gefallen. Das garantiere ich Ihnen.« Ich gab ihr die Einverständniserklärung, die wahrscheinlich so legal war wie ein 3-Dollar-Schein. Sie überflog das Formular, füllte die Felder oben aus und unterschrieb unten. Sie lebte ihr Leben und konnte sich nicht vorstellen, dass es zu Ende gehen oder sich auch nur ändern könnte. Ob die Blindheit solchen Möglichkeiten gegenüber Fluch oder Segen ist, muss wohl jeder für sich entscheiden.